WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 16. Januar 27 vor Christus. Der römische Senat verleiht Octavian den Ehrennamen Augustus. Rom, Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus. In der Republik herrschen Chaos und Bürgerkrieg. Gaius Julius Caesar ist die zentrale politische Figur in diesen Jahren der Unsicherheit und des Terrors. Der erfolgreiche Feldherr und Politiker hat sich zum Diktator auf Lebenszeit aufgeschwungen und damit republikanisch gesinnte Senatoren gegen sich aufgebracht. An den Iden des März 44 vor Christus verblutet Caesar unter den Dolchstößen der Verschwörer. Der stehende Caesar wurde von 23 Messerstichen durchbohrt. Nur beim ersten Stich gab er einen Seufzer von sich, sagte aber kein Wort. Beschreibt der antike Geschichtsschreiber Sueton die Szene. Nach Caesars Tod, während Anhänger und Gegner des Diktators die nächsten Schritte planen, erscheint ein neuer Mann auf dem politischen Parkett. Gaius Octavius, der 19-jährige Großneffe und Adoptivsohn Caesars. In ihm scheint der Diktator ein politisches Talent entdeckt zu haben, glaubt der Aachener Althistoriker Jörg Fündling. Er wird von Caesar auch massiv gefördert. Zumindest haben wir überliefert, dass Caesar ihn im Augenblick seiner Ermordung als seinen Stellvertreter in der Diktatur vorgesehen hatte. Caesar war ja im Begriff, in einen Feldzug gegen die Parther aufzubrechen und da sollte ihn Octavius begleiten und gleichzeitig eben den Posten des Vizediktators, wenn man so möchte, übernehmen. Mit dem Tod Caesars wird für Octavius, genannt Octavian, in Rom der Boden heiß. Als Zögling und Erbe Caesars könnte auch er Opfer eines Mordkomplotts konservativer Senatoren werden. Aber es kam anders. Der spätere Augustus, den die Geschichtsschreibung als ersten römischen Kaiser bezeichnet, bleibt am Leben. Die massive Unterschätzung durch die Zeitgenossen, die hat ihm vielleicht ein bisschen eine Atempause in den ersten gefährlichen Wochen verschafft. Erst erschien er den Leuten zu harmlos, um ihn zu ermorden. Dann im nächsten Lebensabschnitt war er selber zu schnell mit Ermorden gegenüber den anderen. Und schließlich war es dann so, dass er ein Mann ohne Alternative war. Octavius, Octavian, Caesar, Imperator, Augustus. Der Mann, der als Gaius Octavius am 23. September 63 vor Christus geboren wurde, legt sich in seiner Laufbahn verschiedene Namen zu. Und mit jedem Titel erfindet er sich neu, als Politiker, Feldherr und Stratege. Treu bleibt er sich nur in seinem Ziel. Er will nach oben, um jeden Preis. Im Machtvakuum, das nach Caesars Tod entsteht, stellt er sich zunächst demonstrativ an die Spitze der Caesar-Rächer. Im Alter von 19 Jahren habe ich aus privater Initiative und mit eigenen Mitteln ein Heer aufgestellt. Dadurch habe ich den Staat von Gewaltherrschaft einer Partei niedergedrückt, in die Freiheit gerettet. Schreibt der spätere Kaiser in seinem Tatenbericht, den Res Gestae. Ein klarer Fall von Geschichtsklitterung. Octavian plante mit seiner Privatarmee einen Staatsstreich und hätte dafür eigentlich hingerichtet werden müssen. Doch schon in jungen Jahren entpuppt er sich als Meister der politischen Intrigen und Kampagnen. Er war hervorragend darin, sich propagandistisch in Szene zu setzen und, was vielleicht noch wichtiger ist, noch hervorragender darin, seine Gegner schlecht aussehen zu lassen. Und er war völlig unmoralisch, wenn es um das Eingehen oder Brechen politischer Bündnisse ging, um die Wahrung von Freundschaften oder um die Preisgabe dieser Freunde. Er war skrupellos, er war rachsüchtig, zumindest in seinen ersten Lebensjahren, bevor er sich ein gewisses Maß an Sicherheit erarbeitet hatte. Er ist sicher eine der unappetitlichsten Figuren auf der politischen Bühne. Intellektuell nicht so brillant wie Caesar, aber sozusagen viel, viel nachhaltiger. Octavian weiß um den Nimbus des Namens Caesar und nennt sich nach seinem Stiefvater bald selbst Gaius Julius Caesar. Das bringt ihm enormes Prestige bei den Caesar-Anhängern und vor allem die Gunst der Offiziere und den Rückhalt in der Armee. Im Kampf um die Macht in Rom kommt an Octavian jetzt keiner mehr vorbei. Das weiß auch der Senat und engagiert ihn 43 vor Christus samt seiner eigentlich illegalen Söldnertruppe für den Kampf gegen Marcus Antonius, den mächtigsten Caesar-Anhänger und Miterben des Diktators. Doch wieder schlägt Octavian einen politischen Haken. Weil er genau weiß, der nächste Schritt im Programm von Leuten wie Cicero wäre seine eigene Vernichtung, bietet er stattdessen dem geschwächten Antonius nach einer kurzen Bedenkzeit ein Bündnis an. Es kommt zum Interessenausgleich, zu einer großen Verbrüderung, die, das ist ein ganz wichtiger Faktor, von den Soldaten auch durch massiven Druck unterstützt wird. Es kommt zu einem neuen Schulterschluss zwischen den verschiedenen Fraktionen der Caesar-Erben und dann geht man eben gemeinsam gegen den Senat und die republikanische Seite vor. Diese, die meinen Vater niedergemetzelt haben, habe ich in die Verbannung geschickt und ihre Verbrechen durch gesetzmäßige Urteile gerecht. Rechtfertigt sich Augustus in den Res Gestae später. Gemeinsam mit Marcus Antonius und Aemilius Lepidus bildet Octavian eine zeitlich befristete Diktatur, ein Triumvirat, und rechnet mit echten oder vermeintlichen Gegnern ab. Vor allem wohlhabende und einflussreiche Römer wie Senator Cicero fallen den brutalen Säuberungsaktionen zum Opfer. Althistoriker Jörg Fündling. Wir haben die Veröffentlichung von Todeslisten, mehreren tausend Toten alleine der Oberschicht. Wir haben Massaker an der Bevölkerung ganzer Städte, deren Hauptverbrechen darin lag, Widerstand geleistet zu haben. Es gibt die berühmte Szene, als nach der Eroberung von Perugia die Bevölkerung, voran die Vornehmen, am Altar des vergöttlichen Cäsar regelrecht abgeschlachtet wurde, wie Vieh. Jemand soll ihn um Gnade gebeten haben und dann antwortete er mit dem lakonischen Satz: Moriendum est, jetzt ist Zeit zu sterben. Angst und Schrecken regieren in Rom, wieder einmal. Octavian mischt im Bürgerkrieg mit und baut seine Macht aus. Großonkel Cäsar lässt grüßen. Also die Stärke von Octavian Augustus ist wahrscheinlich, dass er niemals einen großen Plan in der Schublade hatte, sondern ganz spontan entschied. Er war ein unglaublich flexibler Mensch, der schnell seine Chancen ausnützte. Das ist eine der größten Affinitäten zu Cäsar, der das so ähnlich gemacht hat in Politik und Militär, wobei Cäsar ein Hochrisikospieler war. Octavian sichert sich dann lieber vorher durch Allianzbildung ab. Gemeinsame Sache macht Octavian zunächst mit Marcus Antonius. Die mächtigsten Männer Roms teilen das Reich unter sich auf. Octavian übernimmt den Westen, Antonius den Osten, wo er der ägyptischen Königin Kleopatra verfällt. Ruchlos wie er ist, lässt sich Octavian diese Chance nicht entgehen. Um seinen Konkurrenten zu diskreditieren, zwingt er Roms höchste Priesterin, ihm das Testament des Antonius auszuhändigen. Ein Verbrechen, ein Frevel, eine schändliche Aktion. Doch er kommt damit durch, wieder einmal. In einer dramatischen Sitzung des Senats liest er das Dokument vor. Eine Szene, die auch Shakespeare und Hollywood inspiriert hat. Wenn er tot ist, heißt es da, wenn Marcus Antonius gestorben ist, ist es sein Wunsch, begraben zu werden in seinem heißgeliebten Alexandria, in Ägypten, unter Ägyptern, neben seiner ägyptischen Hure. Für Römer waren schon geringere Anlässe Grund für einen Krieg. Also kommt es 31 vor Christus zur Entscheidungsschlacht zwischen Rom und Ägypten, beziehungsweise zwischen Octavian und Antonius, dessen Verhalten als äußerst unrömisch verurteilt wird. Er verliert und begeht, wie Kleopatra, Selbstmord. Rom stellt sich unterdessen auf eine neue Säuberungswelle ein, jetzt gegen die Anhänger des Antonius. Doch wieder ist Octavian für eine Überraschung gut. Es bleibt friedlich. Niemand muss damit rechnen, auf einer der berüchtigten Proskriptionslisten zu landen, die Tod und Enteignung bedeuten. Ein neuer Bürgerkrieg bleibt aus, während die Stadt auf die Rückkehr Octavians wartet. Der ist mit der Eroberung Ägyptens auf einen Schlag zum reichsten Mann im Mittelmeerraum geworden. Im Bewusstsein seiner militärischen und finanziellen Machtfülle kehrt er als großer Triumphator in die Heimat zurück. Rom befindet sich damals in katastrophalem Zustand. Diese Katastrophe hat Octavian gezielt mit herbeigeführt und gleichzeitig bietet er sich jetzt als der alternativlose Retter an, der den Wiederaufstieg aus dieser Krise schaffen kann. Aber im Augenblick, wo er in Actium gewinnt, ist er ein illegaler Herrscher. Das Triumvirat ist abgelaufen. Er ist sowieso ohne Kollegen. So ist das alles nicht gedacht gewesen. Er regiert letzten Endes nur durch die Macht der Waffen, durch die Macht der Propaganda und muss jetzt dringend in irgendeine Form finden, in der er eine dauernde, akzeptable und strukturell tragfähige Herrschaft ausüben kann. Doch diesem Vorhaben steht die Res Publica im Weg. Die Republik in Rom, die keine Alleinherrscher vorsieht und einen König oder Monarchen schon gar nicht. Also landet Octavian einen historisch einmaligen, genialen Coup. Nachdem ich die Flammen der Bürgerkriege gelöscht hatte und unter Zustimmung aller im Besitz einer umfassenden Macht war, habe ich die Respublica in das Ermessen von Senat und Volk gegeben. Heißt es gönnerhaft in den autobiografischen Res Gestae über den 16. Januar 27 vor Christus. An diesem Tag erklärt Octavian auf einer außerordentlichen Senatssitzung den Kampf Römer gegen Römer für beendet und die Republik für wiederhergestellt. Althistoriker Jörg Fündling. Teil der Inszenierung ist jetzt, dass der Senat sich dafür bedankt und dadurch reagiert, dass er ihn zum Statthalter für einen gewissen Teil des Imperiums ernennt. Rein zufällig ist das ungefähr die Hälfte der Reichsfläche. Ebenfalls rein zufällig stehen über 90% der Armeen darin. Der neue Mann wird zu einer Art Superstatthalter. Seit dieser Zeit überragte ich alle übrigen an Autorität und Ansehen. An Amtsgewalt aber besaß ich nicht mehr als meine Kollegen. Schreibt der Herrscher über das Ereignis, das ihn in Wahrheit zum Autokraten macht. Allerdings ist er so schlau, dass er weder als König, Diktator oder Alleinherrscher firmiert, was in der Republik Rom unmöglich wäre. De facto ist seine Regierung aber eine Diktatur und wird heute als Beginn der römischen Kaiserzeit bezeichnet. Seine herausgehobene Stellung unterstreicht auch ein neuer Name, den er bei dieser Gelegenheit annimmt. Augustus, wortwörtlich zu übersetzen ungefähr der Erhabene, sinngemäß eher sowas wie seine Heiligkeit. Da sind wir eindeutig nahe an der religiösen Sphäre. Benannt nach dem Augustum Augurium, dem erhabenen Vogelvorzeichen, das eben wieder Romulus bei der Gründung Roms bekam und das ihm die Herrschaft über die Stadt und dass dieser Stadt die Herrschaft über die Welt ankündigte. Mit dem neuen Namen ändert Augustus seinen Regierungsstil. Unter ihm erlebt das krisengeschüttelte Rom über Jahrzehnte eine Blütezeit. Er hat ja versprochen, es würde sich alles zum Besseren wandeln. Und das tut es tatsächlich. Die riesige Armee wird abgebaut, es gibt keine Aushebungen, Zwangsbesteuerungen mehr, die Enteignungen hören auf, man muss nicht mehr um sein Leben fürchten. Dann setzt tatsächlich so etwas wie ein jahrzehntelanger wirtschaftlicher Aufschwung ein. Dieses Gefühl, da ändert sich was, das wird tatsächlich so etwas wie Realität. Es wird einmal gebaute Realität in Rom, wo natürlich an allen Ecken und Enden jetzt neue Gebäude aus dem Boden schießen. Augustus selber hat ja den berühmten Ausspruch geprägt, er habe die Stadt aus einer Stadt von Ziegeln in eine Stadt aus Marmor verwandelt. Da ist was dran. Der neue Stil pflanzt sich bis an die Grenzen des riesigen römischen Imperiums fort. Überall entstehen urbane Zentren nach römischem Vorbild. Das Reich expandiert in diesen Jahren wie kaum je zuvor und erlebt eine lange Phase des Friedens. Selbst die Provinzen profitieren von der neuen Ordnung unter Augustus, dem man außerhalb Roms wie einem Gott huldigt oder zumindest einer Art Halbgott. In der Metropole selbst duldet Augustus den Kult nicht. Er will keinesfalls herausgehoben wirken. Im Gegenteil. Im persönlichen Umgang zeigt sich der Prinzeps, also der Erste, wie er sich selbst bezeichnet, als bodenständig. Der hat sich dann hingesetzt und hat eine Runde Würfel gespielt, hat Witzchen gemacht. Er hatte eine unglaublich leutselige, populäre Seite. Auch das ist natürlich eine Stärke. Derselbe Mann, der eben sagt, es muss gestorben werden, der ist imstande, wenn ihm jemand eine Bittschrift hinhält und dabei zittert die Hand ein bisschen, ihn etwas gutmütig anzuraunzen, nun gib mir das Ding doch nicht rüber, wie man einem Elefanten ein Geldstück reicht. Die mochten ihn erstaunlicherweise und die Verehrung ist zu weiten Teilen echt. Anders als sein Vorgänger und Adoptivvater Cäsar fürchtet Augustus offenbar nicht, einem Mordkomplott zum Opfer zu fallen. Sein letzter neuer Name lautet Pater Patriae, Vater des Vaterlandes, ein Ehrentitel ebenso einzigartig wie der Beiname Augustus. Am 19. August 14 nach Christus stirbt er als alter Mann friedlich in der Nähe von Neapel. Beliebt, erfolgreich und respektiert wie kein anderer römischer Kaiser nach ihm. Sie hatten Angst vor ihm und sie verehrten ihn. Das ist vielleicht das Geheimnis. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de